Ich glaube, komm mit mir. Ich bin ein Gentleman und niemand hat's drauf wie ich. Komm mit mir. Ich bin ein Gentleman und dieser Typ ist einfach so. Ist ein Gentleman, er hält deiner Frau die Tür auf und lässt dich brennen. Er ist nett zu den Hosts und erst recht nach den Shows. Du findest ihn im Club, wie er lächelt und post. Er schmeißt nicht mit Bling um sich. Nein, er wartet bis du gehst, krallt sich deine Olle, bestellt dir einen Drink und sich. Sie umschlingt ihn wie ein Tintenfisch. Nach den ersten zwei Sätzen ist sie down und trinkt auf mich. Es ist schon krass, was man so erreicht. Man muss ein bisschen rappen können und gut aussehen und diese Frauen werden weich. Es ist so, so, sau, sau leicht und ich bin loco, kau, kau gleich, komm mit mir, girl. Ich bin ein Gentleman und du weißt, ich mach dich klar. Komm mit mir. Ich bin ein Gentleman und niemand hat's drauf wie ich. Komm mit mir. Ich bin ein Gentleman und dieser Typ ist einfach so. Sind dann zwei, drei Chicks, die warten gebombt zu werden. Ich geb gleich mein Dick. Wir sind live beim Fick und die Chai bleibt fit. Ich mach wie Drive-By das Ei klein und zeig keinen Trick. Es geht so, ich mach das Ding klar und schmeiß sie raus. Bestell ein Taxi und wink ihr zu, ich bleib im Haus. Und danach back in den Club und der Dreck von der Foot klebt am Pin. Ich bin gut drauf und blech mit nem Fuchs. Ich werf nen Zwanni durch den Club wie ein Hasi in nem Puff. Und sofort steht die Nächste da, ich frag mich, ob sie pumpt. Sie fragt, hey, bist du nicht der Typ von O.A.? Ich sag ja, Honey, komm näher, ja, ich bin schon der. Sie, hey, ich bin kein Groupie und Ho. Ich sag, ist mir klar, du bist eine Hoochie auf Do. Du bist ein Engel, so wie Lucy und Co. Und ich wette, du hast Bock, mir den Bubi zu blowen. Schubidi-bo, oh. Ich bin ein Gentleman und du weißt, ich mach dich klar. Komm mit mir. Ich bin ein Gentleman und niemand hat's drauf wie ich. Komm mit mir. Ich bin ein Gentleman und dieser Typ ist ein. Typ, der aufreißt. Ich bin ein Bastland-Türke, der drauf scheißt. Krass, Mann, was für Küken sich fügen und aufdreist. Sich aufdrängen und bekommen alles mit Aufpreis. Ich bin kein Popstern, doch Popkern deine Frau Schubidu. Und sie bellt, als wär ihr Name Scooby-Doo. Ich bin kein Pimp wie Snoop, doch ich pimp die Crews. Pinkel auf deine Boo, komm in die Juice. Ich bring ihr Juice und spritz auf ihre pinken Boots. Eure Mädels kenn ich alle, sie kriegen Pint und gut. Strings sind cool, ich bin ein Profi durch und durch. Und es sagt, deine Perle nimmt sich Wurst um Wurst. Ich tu's auf Tour, zu Hause will ich nur die Ruhe und bin dort auf ner Groupie-Kur. Ich loop die Huren und gib Bassdrums in ihre Foot. Leb für Chicks in Clubs wie Age-Junks für ihren Druck. Bang! Ich bin ein Gentleman und du weißt, ich mach dich klar. Komm mit mir.